1. Für den Musikmeister, ein Psalm, der von David verfasst wurde. 2. O Gott, erhör mein Stimme, warend ich dir mein Klage vortrage, und beware mein Leben vor der Standigen bedrohung durch mein Feinde. 3. Schütze mich vor den geheimen Plänen der Gottlosen und vor der gewalttätigen Mensch der, die unrecht begehen. For, sie haben ihr Zuingen wie Schwerte geschafft und Seelen mit bitteren Worten auf ander, als wären dies wird todlich fail. 5. Bus ihren Verstecken heraus schießen sie auf den Unschuldigen in heimlich und one Vorwarnung zu treffen. 6. Sie greifen in Wollig unerwarteten und Zagen Debi Kinele furcht oder moralisch bedenken gegenüber ihrem Handeln. 7. Sie bestarken sich gegenseitig in ihren Bosen Absichten und Plänen heimlich, fallen auf zu stellen, da sie glauben, dass niemand sie Debi beobachten kann. 8. Sie schmieden sorgfältig Plän für ihr Verbrechen und halten ihr Vorbereitungen für abgeschlossen, wobei die Gedanken und Absichten in ihrem Inneren tief und unergründlich bleiben. 9. Doch Gott wird sie mit seinen eigenen Pfeilen treffen, so dass sie plötzlich und one Vorwarnung verwundet werden. 10. Ihr eigenen Wort werden sie schließlich zu Fall bringen, woraufhin all, die Schicksal beobachten, entsetzt den Kopf schütteln werden. 11. Infolgedessen werden all Menschen erfurcht im Feinden, Gottstaten bekunden und über sein Wirken nachdenken, waren dessen wird der gerecht Freude im Herrn finden, bei im Schutzuchen und von allen aufrichtigen Menschen gelobt werden.